wir sind bereit für ein neues Abenteuer. Viele Gefahren lauern in der Dunkelheit. Macht euch gefasst und seid zum Kämpfen bereit. Wir sind ein Team, mit uns legt sich besser keiner an. Ihr seid meine Freunde, ihr haltet zu mir. Wir besiegen die Dunkelheit, ja, wir bleiben hier. Wieder und wieder wird es so sein, nur wir allein. Bis zum Ende bin ich für euch da. Unsere Träume werden endlich wahr. All die Zeit, die wir zusammen waren, wir werden immer beste Freunde. Sich die Treue bei Sonnenschein und wenn Stürme übers Land wehen. Lächeln für Lächeln,